mal ein bisschen weniger Zombie als vielleicht manchmal sonst, weil auch mal ein paar Leute hierher gekommen sind. Ein bisschen Pate für den Titel stand ein Song der Punkband 999, wo es irgendwie heißt, weil deine Szene ein Zombie ist, wo so ein bisschen das aufgezeigt wird oder ein bisschen die eigene Punk-Szene in Frage gestellt wird, und das soll auch ein bisschen so die Frage heute sein, Fragwürdigkeit oder Sinn von Subkultur, sich selbst als Subkultur definieren und Sinn und Zweck so eines Ladens wie das AJZ, was sich irgendwie im Zusammenhang mit irgendwelchen Subkulturen oder mit als links sich selbst verstehenden oder als links oder links sein sollten Subkulturen also in Verbindung steht und sich in der Verbindung irgendwie sieht und das vorantreiben will. Ganz am Anfang 18 Jahre AJZ, das heißt erstmal 18 Jahre AJZ e.V., also noch mit dem Wappen der DDR wurde dieser AJZ e.V. ins Chemnitz ist das noch damals auf Karl-Marx-Stadt, also wurde damals zumindest ins Vereinsregister der Stadt eingetragen, und erst 2 Jahre später ist es dann gelungen, durch eine Besetzung hier diese Location hier zu erkämpfen, nach einigen Konzerten, die es hier schon gab, und dann haben sich Leute drin festgesetzt und haben sich dann Raum für Raum erobert. Wir hatten ja vorhin auch schon ein bisschen was laufen, so. Das wurde alles auch dokumentarfilmmäßig begleitet, und da wurde das beschrieben. Die Geschichte des Ladens ist dann eigentlich ziemlich krass dadurch gekennzeichnet, dass es so ein Hardcore-Tempel wurde, so für so New York Hardcore hauptsächlich. Eine Zeit lang waren das so die größten Konzerte, die hier so gelaufen sind. Teilweise trotzdem aber auch noch andere Sachen, also so Gothic, Punk und so weiter. Und dann gab es auch diese große Sanierung Mitte der 90er Jahre. Also es war auch in der Ära Biedenkopf, wo schon relativ gezielt so Projekte wie das auch gefördert worden sind, trotz dass es halt komplett aus einem anderen politischen Lager eigentlich war. Aber mit einem rückblickend doch so einem gewissen Bewusstsein, die Leute sollen ja auch ihren Ort haben und vielleicht auch ihre Beschäftigung, vielleicht auch ihre Selbstbeschäftigung. Eigentlich nach dieser Sanierung war so ein Niedergang auch dieser Selbstverwaltung, die eigentlich das Haus bis dahin gekennzeichnet hat, auch zu beobachten. Also begonnen hatte das hier im Haus mit ziemlich vielen verschiedenen Facetten. Es gab halt auch so den Ausgangspunkt des freien Radios, was es in Chemnitz gibt, Radio T, das ging auch von hier aus. Filmwerkstatt, irgendwie Selbsthilfewerkstätte etc. Also verschiedene Sachen, die auch ziemlich viele Sachen, die hier sogar professionell begleitet worden sind. Also es gab ziemlich viele Leute, die auch hauptamtlich beschäftigt waren zu Anfang und in unterschiedlichsten Projekten waren, aber trotzdem auch relativ viel ehrenamtliches Engagement. Und das Ganze, gerade der Konzertbetrieb, richtete sich dann aber immer mehr danach aus, dass einige Leute Booking gemacht haben und versucht haben, damit einfach auch hier im Laden Geld zu verdienen. Und es kam halt eigentlich zu so einer Verwahrlosung eigentlich dieses Selbstverwaltungsanspruchs, so Ende der 90er Jahre. Das Ganze hing dann auch eng damit zusammen, oder es ergab sich halt auch, dass sowas wie das Problem Nazis bei Konzerten nicht beachtet wurde. Also diese Hardcore-Geschichten, diese New York Hardcore-Geschichten begannen halt damals auch schon so ein Nazi-Schläger-Hooligan-Klientel auch anzuziehen, und Leute, die das damals gemacht haben, den Laden, haben das halt überhaupt nicht kritisch berücksichtigt und kritisch bearbeitet. Da gab es dann ein Flugblatt von anderen Initiativen, so aus dem Umfeld, das damals vom Haschik e.V. oder so. Ich weiß gar nicht, ob es damals so explizit war, ich jetzt ein Geheimnis verrate, aus welcher Ecke das kam, aber so von Antifa-Zusammenhängen zumindest, die das dann kritisiert haben, was hier wohl los ist und so. Auch so eine große Aktion, ein offener Brief des Conner Island aus Leipzig zu der Nazi-Problematik hier im Laden. Und so kam diese ganze Geschichte einer Wiederbelebung des AJZ ins Rollen, und dass es wieder auch neue Leute in den Verein gegangen sind, dass es wieder ein funktionierendes, aktives Plenum gab und sich wieder so ein basisdemokratischer Anspruch da drin verwirklicht hat. Im Moment ist halt zu sehen, dass wir hier ziemlich zu kämpfen haben, eben gerade auch mit dem Schrumpfungscharakter der Stadt. dass wir hier eigentlich, eigentlich jetzt mittlerweile, obwohl wir an derselben Stelle der Stadt geblieben sind, an die Peripherie gerutscht sind durch das Verschwinden von dem lebendigen Viertel hier in der Gegend. Das ist so eine Sache, die diese ganze Diskussion Sinn und Unsinn des IOZ auch ein Stück weit verschärft. Kultur- und subkulturbeflissene Menschen in der Stadt haben ja auch ein neues Projekt aufgezogen durch die Besetzung im letzten Jahr. Und eigentlich ist es so, dass die Probleme, die wir heute mit Roger Behrens diskutieren wollen, sowohl für diese neuen Projekte, also Weidmannstraße 84 heißt das, als auch für das IOZ halt gelten. Also diese Frage subkultureller Anspruch, was kann Mensch mit Popkultur links gewendet eigentlich erreichen. Unser heutiger Gast, Roger Behrens, beschäftigt sich damit schon etliche Jahre. Ich bin das erste Mal mit ihm in Berührung gekommen durch das Adorno-ABC, was er bei Reklam Leipzig herausgebracht hat. Er beschäftigt sich halt mit Popkultur, der im Zusammenhang mit kritischer Theorie oder versucht so den Werkzeugkasten der kritischen Theorie in der Betrachtung von popkulturellen Phänomen zu benutzen. Jetzt aktuell aber beschäftigst du dich auch mit Postmoderne, also hast du ein Buch zu postmodernen Theorien gemacht. Es gibt solche Bücher wie Ton, Klang, Gewalt, also zum Materialcharakter von Musik, was ist überhaupt Ästhetik also so Gedankenansätze, die ein bisschen weggehen von dieser klassischen Definition, das ist Subkultur, das sind halt die Leute mit dem Irokesenschnitt und dem Mietengürtel, hin zur Betrachtung, was könnte eine widerständische Ästhetik oder so sein. Deswegen haben wir den Roger heute eingeladen, um auch aus unserer Gedankennot ein bisschen herauszubegeben, die wir eigentlich auch öfter haben, wenn wir uns damit beschäftigen, dass man wieder sich irgendeine sexistische Hip-Hop-Kapelle anmeldet oder irgendwie die Punk-Szene auch nicht mehr so emanzipatorisch ist, wie sie Maschinen und so weiter und so fort. Ja, herzlich willkommen allerseits nochmal. Jetzt wäre die Frage, wollen wir das jetzt kurz nochmal aufreißen, würdest du jetzt nochmal kurz vielleicht, oder, ja. Ja, also vorstellen brauchen wir uns ja den Kreis nicht. Also es gibt noch einen zweiten Handlungsstrang, hatte den ersten gebracht. Und der zweite, der in der Vorfeld der Veranstaltung eine Rolle gespielt hat, war der, dass sich das IOZ ja nicht nur als Kulturzentrum immer begriffen hat, sondern eben auch einmal als politisches Zentrum. Und über die Jahre halt immer in seinen Räumen politischen Initiativen Raum geboten hat und gleichzeitig auch natürlich Einzelpersonen, die hier drin politisch tätig sein konnten, aber eben auch über die eigenen Räume, über die eigenen Mauern hinaus wirksam geworden ist. Also ob das jetzt halt sind, dass Initiativen hier die Flugblätter, die sie hier kopiert haben, mit rausgenommen haben oder dass direkt vom IOZ Demonstrationen angemeldet worden sind oder ähnliches. Also das war so ein zweiter Strang, wo wir aber in dem tagtäglichen Kulturbetrieb merken, dass sich die beiden Sachen dass sie zusammengehen können, aber nicht müssen. Und dass es offensichtlich sehr schwierig ist, so eine unmittelbare Vermittlung dort sich vorzustellen. Also man sagt, ich mache jetzt Kultur und die ist links und das äußert sich dann unmittelbar politisch im Agieren der Konsumenten. So. Obwohl das gemeinhin immer so ein Anspruch ist von so einem Haus, weil ja die Frage auftaucht, zu was macht man das? Also zum guten Musik hören bräuchte man eigentlich ja kein linkes Jugendzentrum. Das könnte man unter Umständen im Internet machen oder gemeinsam Musik hören, könnte man auch woanders hingehen. Ist ja das gerade hier in so einem Haus wie in AZ, und das trifft sicherlich auch auf die Reitbahnstraße zu, halt immer mit diesem zweiten Punkt, ich will politisch irgendwas erreichen. Ich will maßgeblich politischer Akteur vielleicht auch sein, immer noch damit verknüpft. Das waren eigentlich so die beiden Sachen, und wir haben die dann mal in einer kurzen Diskussion mal zusammengefügt. Da ist der Einladungstext daraus entstanden und wollen jetzt eigentlich, Robo oder Roger, wäre die erste Frage. Ja, da kann ich nichts für, das ist ein deutscher Name, ne? Okay, Roger, die Gelegenheit geben, sich selbst auf den Fuß zu stellen. Du kannst sagen, was du willst. Okay, also Roger sagen. Ja. die Gelegenheit geben, sich vorzustellen und vielleicht auf den ersten Punkt dann schon mal so ein bisschen hinzuführen. Oder du stellst dich erstmal kurz vor und ich sage dann nochmal ganz zu dem ersten Punkt, den wir gerne diskutieren würden. Ja. Also ich habe so eine kleine Brücke vorbereitet, mit der ich jetzt aber doch noch nicht anfange. Und diese Brücke ist in der Jungle World, in der jetzigen ist ja gerade Schwerpunktthema, dass die Nazis respektive die sogenannte, die autonomen Nationalisten aussehen wie die Antifa und was das eigentlich für ein Problem darstellt. Das scheint mir eine ganz gute Brücke zu sein, um auf diese ganzen Begriffe zu kommen, die jetzt auch von euch schon angesprochen waren. Also Subkultur, was heißt überhaupt politische Kultur, was ist die Verbindung zwischen so einem Jugendzentrum wie diesem hier und einer subversiven Praxis und so weiter. Bevor ich dazu komme, will ich aber doch noch mal so ein paar allgemeine Sachen sagen. Also es wird, glaube ich, sehr theoretisch werden, zumindest wenn ich rede. Und ist ja geplant, dass das so ein bisschen offen wird. Also das kann eigentlich jederzeit unterbrochen werden oder wir können auch jederzeit in so kleine exkursorische Diskussionen kommen. Gleichzeitig, um die Erwartung dann nicht allzu hoch zu hängen, so Probleme wie das, dass es zum Beispiel sexistische Hip-Hop-Gruppen gibt oder homophobe Reggae-Bands oder was auch immer, das ist kein theoretisches Problem. Ne? Also dafür braucht man auch nicht die kritische Theorie oder Adorno, um das irgendwie klarzukriegen. Dazu kann man dann im Einzelfall was sagen, aber das soll hier nicht unbedingt Thema sein. Ich denke, dass es aber dahinter ein ganz besonderes Problem gibt, das ist jetzt eben auch schon angesprochen. Und dafür ist ein theoretischer Zugang ganz wichtig. Und zwar, du hast es eben gerade so ganz leicht am Rande gestreift, also diese Verbindung von einer linken kulturellen Praxis und der Vorstellung, man hört gute Musik. Und dann diese Identifikation, dass gute Musik irgendwie immer linke Musik ist und dann gibt es jeweils so historisch immer bestimmte Zuordnungen. Also Punk ist immer links, ist immer gut. Das geht so nie ganz auf, aber diese Vorstellung gab es mal. Und dass das aufgebrochen wurde, ist selber dann in dem gemündet, was wir ja auch diskutieren wollen, nämlich der sogenannten Pop-Linken oder Kulturlinken oder dem sogenannten Pop-Diskurs, den es in den 90er Jahren gegeben hat. Und ich glaube, wenn man jetzt so 18 Jahre hier zurückblickt auf dieses Jugendzentrum dann oder Kulturzentrum, dann lässt sich daran ganz gut diskutieren, inwiefern das auch Schwierigkeiten sind oder vielleicht nach wie vor ungeklärte Fragen, die nicht nur Anfang der 90er Jahre problematisch waren. Heißt, ich werde auch sehr große historische Bögen schlagen. Die gehen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Warum das notwendig ist, hoffe ich immer eins im Einzelfall an den Begriffen transparent zu machen. Eine Sache aber noch zu meiner Person, da will ich gar nicht so viel sagen, außer das, ich kenne jetzt Chemnitz nicht. Auf der Autofahrt stellte ich fest, dass Chemnitz nicht Cottbus ist, wo ich schon mal war. Und ich dachte, ich war hier schon mal, aber naja. Also, so, ich kenne auch das AJZ nicht, ich kenne diese Geschichte des Zentrums auch nicht, ich kenne so ein bisschen das Corner Island in Leipzig und bin ja aus Hamburg, wie man vielleicht so ein bisschen an meiner Sprache hört, dass ich aus Norddeutschland komme, bin aus Hamburg und da gibt es ja nun auch eine ganze Reihe von so, linken Projekten, Kulturprojekten, gesellschaftlich relevanten Projekten in den letzten 20, 30 Jahren fast schon, die nicht unentscheidend waren, auch für die Entwicklung der Linken in der Bundesrepublik. Also ich will das nur kurz erwähnen. Das ist zum einen natürlich die Hafenstraße, die in den 80er Jahren vor allen Dingen so ein Zentrum linker, autonomer Politik war, auch dann später im Übergang zu den 90er Jahren für Antifa-Politik. Mit ganz merkwürdigen Phänomenen, wo ich gerade neulich nochmal drüber nachgedacht hatte, nämlich, dass die Bewohner der Hafenstraße in den Listen, die Hooligans führten, ganz weit oben standen, weil die sich mit der Polizei so gut prügeln konnten. Das hat dazu geführt, dass dann nach den Fußballspielen die Hooligans immer zur Hafenstraße gekommen sind. Gar nicht mal, um die als Linke platt zu machen, sondern um sich mit denen zu messen. Ja, das war ein relativ absurdes Feld, wobei die Hooligans da eben auch schon zumindest rechtsorientiert waren. Dann kam die Rote Flora. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen vergleichbar jetzt hier mit dem IOZ, die nach wie vor ja sehr wichtig ist. Wäre die Frage, vielleicht nachher in der Diskussion, ob man da so einzelne Phänomene vergleichen kann, will ich nur ganz kurz andeuten. Es hat in der Roten Flora einen Wandel gegeben, der ungefähr so Ende der 90er Jahre dann auch diskutiert wurde. Nämlich, das fing an als ein Zentrum, was ganz klar hatte, politische Veranstaltungen zu allen möglichen Großthemen der linken Politik, also was weiß ich, von Nicaragua über Castor-Transporte und Antifa. Und gleichzeitig ein Kulturprogramm, was eben auch so klassisch links ausgerichtet war, Hardcore, Punk, das war's. Das änderte sich dann mit Tanzveranstaltungen, bei denen dann auch klar war, da gibt es wenig Text. Also das heißt, die sind erstmal eigentlich auf der sicheren Seite, weil kein Text heißt zumindest erstmal auf weniger Gefahr, dass da Unsinn gesungen wird. Und der Verdacht war aber der der Entpolitisierung. Und da hat sich aber auf einmal gezeigt, dass ganz andere Formen für auch eine linke kulturelle Praxis wichtig werden. Also erstmal die Musik war anders, war dann halt so Techno oder alles, was so artverwandt ist, Elektrozeugs. Da war dann aber auf einmal wichtig, dass man in diesem Freiraum eines Jugendzentrums oder Kulturzentrums so etwas haben kann wie etwa Tanzveranstaltungen, wo nicht zumal Frauen, Menschen sofort sexuell belästigt werden oder wo andere Regeln herrschen. Ja. Das war ganz wichtig. Gleichzeitig war das aber schon damit verbunden, dass es so eine Art Entpolitisierung gab, oder das war zumindest in der Diskussion, nämlich die politischen Veranstaltungen verschwanden und zunehmend wurde die Rote Flora, zumindest wenn man es so ein bisschen grob formuliert, zunehmend wurde die Rote Flora zu einer reinen Party, zum reinen Partyhaus. Also es stimmt so nicht ganz, aber das war so der Verdacht, der da herrschte. Hat sich mittlerweile wieder ein bisschen verändert. Wäre mal interessant zu sehen, ob es da auch ähnliche Entwicklungen gegeben hat, wie jetzt hier. Im Übrigen, in Coney Island selber war es ja auch so mit den Nazis, dass, die da Verfahren gefunden haben, was du gerade angesprochen hast. Sowas hat es in der Flora nie gegeben. Das einzige Novum, was da jetzt ist, dass seit ungefähr einem halben Jahr erstmalig die Polizei da ein- und ausgeht. Das gab es vorher auch nicht. Also unangemeldet, respektive bei irgendwelchen Veranstaltungen. Hat mit auch generellen Umstrukturierungen des Viertels zu tun, also dass die Polizei überhaupt präsent ist im Schanzenviertel, wo die Rote Flora ist, ist auch relativ neu noch. Auch in Hamburg gibt es, um den Bogen da zu schlagen, ich habe mit der Flora selber nicht so viel zu tun, mit der Hafenstraße auch nicht, ein freies Radio, das ist das freie Senderkombinat, was eine sehr große Nähe hat durchaus zu der Roten Flora und da mache ich relativ viel, zwei Sendungen einmal im Monat. Und das wäre auch nochmal so ein sehr wichtiges Projekt für, glaube ich, auch nicht nur die Hamburger Linke, sondern vielleicht so für die bundesdeutsche Linke von verschiedenen Impulsen, die da ausgehen, weil dieses Radio sich auch immer explizit in verschiedenste Aktivitäten eingemischt hat oder die begleitet hat. Ich weiß nicht, wie weit das hier bekannt ist, es gab diese Auseinandersetzung um den Bauwagenplatz bei Mule vor einigen Jahren und dann immer wieder aktuell in Hamburg ja auch so Nazi-Aufmärsche, auch seit einigen Jahren, eigentlich seit Ende der 90er Jahre. So, das waren noch meine drei Vorbemerkungen persönlicher Natur, so halb persönlich, ne? Hamburg. So. Also, und jetzt erzähle ich was. Ihr habt ja so Fragen vorbereitet und das hat jetzt aber erstmal nichts mit den Fragen zu tun. Ich glaube aber, dass da einiges von diesen Fragen schon aufgegriffen wird. Nämlich die Frage, das hatte ich ja schon gesagt, sehen die autonomen Nationalisten jetzt tatsächlich aus wie die Antifas, beziehungsweise, um das mal so ein bisschen zu polemisieren und in eine Richtung zu bringen, in die ich das dann auch diskutieren will, sehen nicht vielleicht die Antifas eigentlich auch aus, wie Nazis aussehen? Ja? Also da hat man ja verschiedenste Indikatoren in unterschiedlichsten historischen Entwicklungen der Mode ist es ja immer wieder passiert, also dass dann auch Linke oder Antifas offensiv angefangen haben, bestimmte Kleidungsmarken zu tragen, die eigentlich eher so einer rechten oder Nazi-Szene vorbehalten waren, was weiß ich, Lonsdale oder Fred Perry-Shirts und dergleichen. Hat gleichzeitig natürlich auch erstmal eine ganz merkwürdige Entwicklung dahingehend, dass die Frage, was zieht man eigentlich an, ja nicht immer nur die Frage ist, in welchen Klamotten sehe ich gut aus, sondern das hat ja oftmals auch Uniformierungsgründe, die ganz militärischer oder taktischer Natur sind. Ja? Also das hat sich ja schon in den 70er Jahren rausgestellt, wenn man sich da Demo-Fotos ansieht, auf einmal verschwinden diese bunten Regenjacken und die bunten Motorradhelme und es sind alle schwarz, weil das natürlich einfach praktischer ist, um unerkannt zu bleiben. Aber das hat sich ja interessanterweise verselbstständigt, also sozusagen eine militärische Mode, die vom Militärischen dann nicht so über Tarnfleck kommt, sondern über so eine Idee von Stadtgeräte. Und das hat sich aber auch selbstständigt innerhalb der Linken in so Alltagsmode, die getragen wird. Und dass denn da auf einmal Übergänge sind zu dem, was so Nazis anziehen, hat, glaube ich, nicht einfach nur so einen symbolischen Wert, sondern auch schlichtweg damit zu tun, dass da ja nicht nur dumme Menschen unterwegs sind und die natürlich auch wissen, dass man mit so einheitlich schwarzen Klamotten besser getarnt sind. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass an dieser Frage, ob Nazis so aussehen wie Antifas, beziehungsweise an welcher Stelle eigentlich Antifas immer auch schon Berührung hatten mit so einem sehr martialischen Auftreten, ist doch eine Frage des Stils. Und dieser Begriff des Stils, jetzt von den ganzen politischen Parolen mal abgesehen, die jetzt ja da auch wichtig werden, also dass Nazis, keine Ahnung, angeblich gegen Kapitalismus sind und dergleichen. Diese Frage des Stils, die will ich jetzt mal so ein bisschen näher versuchen zu beantworten. Und zwar in sehr vielleicht teilweise abstrakter Weise, aber so, dass ich denke, dass es wichtig ist für diese Gesamtdebatte. Also es geht um Aussehen und die Frage ist, was heißt eigentlich Aussehen? Das begriffliche Problem, um das es hier geht, ist eigentlich ein ästhetisches, kulturelles und hat zunächst mit dem, was wir so Politik allgemein nennen, nicht so viel zu tun. Also das heißt, darüber, dass ich eine bestimmte Hosenfarbe habe, habe ich erstmal noch kein politisches Statement. Dass man aber glaubt, daran politische Aussagen zu messen, hat zu tun mit einem jetzt sehr allgemeinen Begriff von Ideologie, von Geschmack, von kultureller Identität und Selbstrepräsentation. Das klingt jetzt relativ banal. Ich sage das aber deshalb, weil genau diese Vorstellung, ja, eigentlich gar nicht mal Schlüsselbegriffe sind, die werden jetzt immer so in der Linken diskutiert, nicht? Repräsentation, Identität und so weiter. Das sind aber eigentlich Schlüsselbegriffe, die sehr zentral sind für eine ganz allgemeine Vorstellung von bürgerlicher Kultur, beziehungsweise auch von so bürgerlichem Selbstverständnis. Also da unterscheidet man sich als Linke oder Linker nicht sonderlich groß von dem, was die Gesellschaft ohnehin einem schon bietet. Wenn ich von Stil rede, dann gibt es einen Gegenbegriff, den man dagegen diskutieren muss, beziehungsweise muss man sich fragen, ob dieser Begriff Stil überhaupt noch haltbar ist. Und jetzt wird es gleich so ein bisschen kunsthistorisch, kulturgeschichtlich. Dieser Gegenbegriff ist Ausdruck. Ja? Stil und Ausdruck, das sind zwei Begriffe, die korrespondieren miteinander. Und dazu will ich jetzt Exkurse machen. Und darüber will ich dann auch versuchen zu klären, warum das überhaupt wichtig ist. Also warum das wichtig ist, dass wir zum Beispiel ja sowas wie Auftreten von Antifas oder Auftreten von Neonazis oder wem auch immer festmachen an einem vermeintlichen Stil. Es geht ja sehr weit zurück. Also diese Idee des Ausdrucks kommt ursprünglich, was so die Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft angeht, bereits noch nicht ganz so klar formuliert, aber aus dem Barock. Das soll uns aber jetzt nicht so sonderlich interessieren. Ist vielleicht nur interessant, dass bereits so im Barockzeitalter, als es eigentlich noch keine stabile Idee von so Subjektivität gab oder Individualität gab, entscheidend war, eben wie man sich ausdrückt, also überhaupt mal die Frage auftauchte, diese jetzt zur Herrschaft aufstrebende neue und eben noch weitgehend undefinierte Klasse des Bürgertums, wie stellt die sich eigentlich dar und wie repräsentiert die sich selber? Die Idee, das über Ausdruck zu machen, die verschwindet dann und wird abgelöst durch den Stil, da sage ich dann gleich was zu. Und Ausdruck taucht dann erst wieder auf Anfang des 20. Jahrhunderts, nämlich mit dem Fremdwort Expression, und zwar gebunden an den Expressionismus. Und das ist jetzt nicht einfach nur eine Analogie, dass Expressionismus also, oder Expression Ausdruck heißt, sondern das hat einiges zu tun mit dem, was bisher in der bürgerlichen Gesellschaft passiert ist. Also der Expressionismus ist ja eine, man muss sagen, sehr bürgerliche Strömung in der sogenannten Avantgarde gewesen. Im Verhältnis jetzt zu anderen Avantgarde-Bewegungen, die da wesentlich radikaler waren als der Expressionismus, das war also vor allen Dingen so die russische Avantgarde, die es gegeben hat in den 10er und 20er Jahren. Und die Vorstellung, und das ist eigentlich eine Paradoxie, die Vorstellung, die da eine Rolle spielt, ist, dass eigentlich der eindeutige Stil, über den sich eine bürgerliche Gesellschaft definiert, nicht mehr existiert. Also das war das Phänomen, was eigentlich am Anfang steht, in der, wenn man so will, Explosion der modernen Kunst um die Jahrhundertwende 19. Jahrhundert zum 20. Jahrhundert. Was meine ich damit Explosion? Auf einmal hat man eine ungeheure Stilvielfalt, also diese ganzen Ismen, die da waren, ja, die es vorher in der Form überhaupt nicht gegeben hat. Und diese Stilvielfalt ist aber eigentlich signifikant dafür, dass diese Stile auseinanderbrechen, dass eben nicht mehr der eine Stil verbindlich ist für eine bestimmte Klasse oder für eben die bürgerliche Gesellschaft. Expressionismus, Impressionismus, Konstruktivismus, Formalismus, Dadaismus, Surrealismus und so weiter. Ja, das kann man noch mit 30 Namen so fortsetzen. Und auch wenn der Expressionismus jetzt der Stil ist, der so am explizitesten davon Ausdruck spricht, kann man sehen, dass eigentlich alle versucht haben, mehr oder weniger, auch wenn die jetzt durch diesen Ismus an den Stil gebunden waren, sowas wie einen Stil zu überwinden. Und diese Überwindung hatte ja immer damit zu tun, dass eigentlich die Idee bestand, das charakterisierte ja diese Strömung alle als Avantgarde, und das hat durchaus wiederum, auch wenn das jetzt alles sehr weit weg klingt von dem, was jetzt hier stattfindet, sehr viel zu tun mit einer ganz laxen Vorstellung von dem, wie so in der linken Kultur praktiziert wird, nämlich die Vorstellung der Avantgarde, Überführung dieser künstlerischen Ideen in Lebenspraxis. Ja, also dass man sozusagen die Trennung aufhebt, die für die bürgerliche Gesellschaft ja ganz wichtig ist. Hier gibt es das Museum, hier gibt es das Konzerthaus, hier gibt es das Theater, da ist so die Kultur, die Kunst eingeschlossen. Und außerhalb davon gibt es so das raue Leben im kapitalistischen Alltag. Also genau diese Trennung beanspruchte ja die Avantgarde aufzuheben, also Kunst in Lebenspraxis zu machen. Was nicht funktioniert hat, muss man dazu sagen. So, das ist die eine Seite, die für diesen Begriff Ausdruck sehr wichtig ist. Eine andere Seite, die vielleicht diesen Begriff selber auch mal ein bisschen erklärt, wäre Folgendes, und die hat aber auch mit dieser Avantgarde zu tun. Das ist jetzt ein theoretischer Begriff, den ich einführe und der mir sehr wichtig ist. Der kommt von Walter Benjamin, den ich sehr schätze. Walter Benjamin ist vielleicht vom Namen bekannt, der lebte von 1800, 1992 bis 1940 hat er Selbstmord gemacht an der deutsch-französischen Grenze. Dem verdanken wir diesen schönen Aufsatz, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Sage ich jetzt nur, damit ihr ungefähr wisst, von wem ich jetzt rede. Also ein Mensch, der sich beschäftigt mit Kunst, Kultur und solchen Problemen, ist ein Marxist. So, und der kritisiert aber Marx in einem Punkt und sagt, oder fragt, was ist eigentlich Kultur, beziehungsweise wie können wir eigentlich von dem, was wir so Kultur nennen, Rückschlüsse ziehen auf die gesellschaftlichen Bedingungen, die wir haben. Ja? Heißt, also ich nehme immer dieses Bild, weil ich das so ganz plausibel finde, stellen wir uns mal vor, wir verschwinden jetzt alle. Und jetzt bleibt dieser Raum so übrig, wie er jetzt hier ist, nur ohne Menschen. Und jetzt kommen so Marsbewohner oder sonstige exterrestrische Wesen, die so keine Ahnung haben von dem, was hier so abgeht. Und die müssen jetzt anhand dieser Gegenstände, die sie hier finden, Rückschlüsse darauf ziehen, wie haben die Wesen, also wir Menschen, hier gelebt. Also was wissen die zum Beispiel jetzt konkret über den Kapitalismus, wenn sie dieses Glas sehen, wenn sie die Bierflasche sehen, den Tisch sehen, diesen Raum sehen, diese Boxen sehen? Also woher weiß ich an so einer Box, das ist eine kapitalistische Box oder das ist eine nicht? Ja, also gibt es da einen Zusammenhang? Und jetzt kann man ja erstmal sagen, nee, es ist Quatsch. Also die Flasche im Kapitalismus sieht nicht wesentlich anders aus als die Flasche in der befreiten Gesellschaft. Aber gleichzeitig weiß man ja, ganz so kann das nicht sein. Und zwar deshalb nicht, weil sonst genau das, was bei Marx ja so ganz schwierig ist, oder man sich immer so ein bisschen schwierig zurechtlegt, genau deshalb nämlich, weil das sonst mit diesem Fetischcharakter nicht so funktionieren würde. Also das heißt, wenn der Fetischcharakter darin besteht, dass wir den einzelnen Waren etwas wie eine naturhafte Qualität zusprechen, beziehungsweise über die Ware dem Kapitalismus als solchem etwas Naturhaftes zusprechen, dann muss das ja auch irgendwie sich in diesen Waren wiederfinden. Also das heißt, Fetischcharakter, also was ist denn jetzt sozusagen der Fetisch tatsächlich an dieser Bierflasche oder an der Box oder an welchem Gegenstand auch immer? Und jetzt sagt Benjamin, was Marx bisher zur Kultur gesagt hat, ist eigentlich nur, dass er dargestellt hat, wie sozusagen die Kultur eingepasst wird in ökonomische Verhältnisse. Also das heißt, dazu kommt, Marx hat tatsächlich gar nicht sonderlich viel über Kultur gesagt, aber wenn man das jetzt mit Marx in klassischer Weise machen will, dann würde man eben auf sowas kommen wie das, was wir heute ja auch kennen, Kommerzialisierungskritik. Ja, also was ja auch eine große Rolle spielt im Übrigen in solchen Zentren, die Stichworte sind klar, Selbstverwaltung und so weiter, also das, da so, ich überspitze es jetzt, ne, da so die böse Ökonomie, und die okkupiert dann irgendwann durch verschiedene, sei es auch staatliche oder privatwirtschaftliche Eingriffe, so eine linke Kultur, die eigentlich ganz frei funktionieren würde, oder alternative Kultur, die eigentlich ganz frei funktionieren würde, wenn man sie mal lassen würde. Und dann kommen immer die bösen Plattenlabels und so weiter. Also, so die Vorstellung, es gibt einen ökonomischen Zusammenhang in der Kultur, der sich im Wesentlichen festmacht über das, was man jetzt so landläufig Kommerzialisierung, Ökonomisierung nennt. Und jetzt sagt Benjamin, ich mache das ein bisschen länger, weil dieser Begriff, glaube ich, also mir ist ja sehr wichtig und ich glaube, dass der sehr hilfreich ist, auch in der Beschäftigung mit diesen ganzen Fragen, mit denen wir zu tun haben. Jetzt sagt Benjamin, was man darstellen müsste, ist, wie sich die Kultur im Kapitalismus, wie der Kapitalismus in der Kultur seinen Ausdruck findet. Ja, also das heißt, genau das Wort, was Benjamin benutzt, ist Ausdruckszusammenhang. Also die Kultur ist ein Ausdruckszusammenhang für das, was wir an eigentlich einer sehr abstrakten ökonomischen Struktur haben. Kapitalismus ist ja erstmal eine ganz abstrakte Angelegenheit. Ja? Also ich sehe ja nicht an der Bierflasche, was da jetzt tauschwertmäßig dranhängt. Und dafür benutzt, um das sich selber zu beantworten, dafür benutzt Walter Benjamin ein ganz schönes Bild. Das ist für ihn sowieso immer wichtig. Da geht er nämlich ein auf Sigmund Freud und diese ganze Traumlehre von Freud. Und er sagt, das Verhältnis von Kapitalismus und Kultur, das ist jetzt so nicht ganz wörtlich, aber so sinngemäß, das ist so, dass wir ja auch träumen. Und wir träumen, weil wir bestimmte Reize haben, Probleme, die liegen geblieben sind, was auch immer, Wegreize, die es gibt. Also man muss mal auf Klo und dann hat man irgendeinen Pickeldruck und dann träumt man von irgendwelchen Flüssen oder was auch immer, vom Wasser. Ja? Also es gibt Träume, die haben zu tun mit ganz realen Verhältnissen, die sich auch im Bewusstsein bzw. dann im Unbewussten ablagern. Diese Träume geben die aber nicht eins zu eins wieder. Ja? Also kennen wir alle. Der Wecker klingelt und wir träumen aber nicht, aha, der Wecker klingelt. Und selbst wenn wir träumen, der Wecker klingelt, dann ist das immer noch eingebaut in so eine ganz andere Geschichte. Ja? Und jetzt ist es ja so, dass der Sigmund Freud gesagt hat, genau dieser Zusammenhang ist aber kein zufälliger Zusammenhang, sondern diese Träume können wir analysieren. Also, so, das ist jetzt so bei Weckerklingeln nicht ganz so problematisch, aber ihr kennt es ja alle, man träumt, bei Freunden ist ja meistens irgendwas Sexuelles und dann gibt es so tiefliegende psychische Probleme, die man hat. Und die können wir über eine Traumanalyse, weil das objektive Bedeutungen sind, die da drin stecken, herausarbeiten. Und Benjamin sagt, man kann sich das jetzt so vorstellen, dass Kultur eigentlich auch so eine Art Traum ist, den die bürgerliche Gesellschaft von sich selber träumt. Und auch dieser Traum ist, also der ist sozusagen der Ausdruck dessen, wie Kapitalismus funktioniert. Und wir bräuchten jetzt so eine Art kollektive Traumanalyse, um daraus zu kriegen, wie diese Verbindung ist eben von all diesen Gegenständen, die in diesem Traum auftauchen und dem zugrunde liegenden, ja höchst problematischen Struktur Kapitalismus. Also das meint Benjamin mit Ausdruckzusammenhang. Und das ist mir deshalb wichtig, also um das nochmal zu sagen, weil ich glaube, schon an der Stelle zeigt sich, dass man mit dieser üblichen Kritik, Gegenüberstellung von Alternativkultur und so Kommerzkultur eigentlich überhaupt nicht weit kommt. Also damit kann man ein ökonomisches Verhältnis beschreiben und das kann man dann auch doof finden oder das kann man im Einzelfall dann auch irgendwie gut finden, wenn manche tollen Bands das dann schaffen, einen Major-Vertrag zu kriegen oder wie auch immer, oder man kann sich streiten, ob die Musik dadurch schlecht ist oder was auch immer. Aber das führt eigentlich nicht zu einem kritischen Begriff von widerständiger Praxis oder überhaupt irgendeiner Praxis dabei hängen zu bleiben. Und ich denke, dass es zu mehr führt, wenn man dieses Modell des Ausdruckszusammenhangs benutzt. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, aber dieser Begriff ist mir wirklich sehr wichtig. Ausdruck und Abgrenzung zum Stil. Und Stil hat sich ja jetzt mittlerweile so eingeschlichen als so ein gängiges Wort. Wir reden von Lebensstil oder Lifestyle und auch da gibt es ja so die entsprechenden Begriffe Lifestyle, Linke und oder überhaupt so die, dass man versucht, eine politische Haltung daran zu messen, was jemand für einen Lebensstil hat. Diese Menschen da draußen mit ihren Skateboards zum Beispiel. Und dieser Stilbegriff selber, der hat sehr viel zu tun mit überhaupt der Etablierung der bürgerlichen Gesellschaft und der Vorstellung, die die bürgerliche Gesellschaft von sich selber hat, also mit dem, was wir so landläufig Ideologie nennen. Nämlich ist der also wir kennen ja so Stilbegriffe, ja, Klassik, Romantik und das ist ungefähr auch die Zeit, wo dieser Stilbegriff sich etabliert. Dann gibt es so Gotik und Romanik und was auch immer. Das Interessante ist, dass viele oder eigentlich, nee, man muss das so krass sagen, alle Stile der vorbürgerlichen Zeit sind nachträgliche Prägung. Ja, also das heißt, selbst in der Gotik hat man nicht diesen Begriff Gotik explizit als Stilbegriff benutzt, sondern es sind nachträgliche Prägungen, die haben die Funktion der Historisierung. Und die haben vor allen Dingen die Funktion, in diesem Übergang von Klassik zur Romantik überhaupt einen Begriff von Geschichte zu gewinnen, über den sich die bürgerliche Gesellschaft selber in der Geschichte einen Ort geben kann, über den der Bürger sich selber in der Geschichte legitimieren kann. Ja, warum ist das jetzt auf einmal die neue Zeit, die Neuzeit? Warum ist das auf einmal die Moderne? Und an diesem Stilbegriff, und da gibt es ja dann Stile jetzt im künstlerischen Bereich, an die man denken kann, etwa in der Musik, so Beethoven, ja, also Beethoven komponiert eigentlich nicht wesentlich anders als Schubert oder so, aber trotzdem kann man den Stil Beethovens unterscheiden von dem Schuberts. Ja, also die gehören sozusagen in dieselbe stilistische Schublade, aber haben nochmal einen persönlichen Stil. Das hat damit zu tun, dass diese Vorstellung von Stil gleichzeitig gebunden ist an einen neuen Subjekttypus, der sich hauptsächlich auch bemerkbar macht in der Kunst, nämlich das Künstlersubjekt. Also ein ganz starkes Subjekt, das auftritt und sozusagen, ich glaube, man kann da mal versuchen, die Frage zu stellen, ob das nicht so eine Art Rollenmodell ist, was nachher auch selbst in so linken Vorstellungen von kultureller Praxis übernommen wird. Weil daran wiederum Begriffe hängen, die kommen eigentlich aus der Ästhetik, die haben sich aber so in den letzten, sagen wir mal ruhig 40 Jahren, also verwässert als Begriffe, die wir auch zum Teil, wenn auch vielleicht nicht die Worte explizit, benutzen, um so unsere eigene Kultur zu beschreiben. Zum Beispiel Autonomie. Also die Vorstellung, dass das, was der Künstler schafft, ein autonom Selbstwert hat. Ja? Also etwas ist, was aus einer inneren Logik heraus funktioniert. Also auch unabhängig ist zum Beispiel vom Markt. Auch wenn es einen Auftraggeber gibt. Dann ganz entscheidend der Begriff der Originalität. Auch etwas, was in linken Vorstellungen von Kultur sehr wichtig ist. Ja? Also welche Punkband ist denn jetzt wirklich noch original Punk? Ne, wie ist denn das mit Green Day jetzt? Oder war halt das Beispiel, aber so. Daran hängt noch entscheidender eine Vorstellung, die ganz zentral ist für das, was so auch in den letzten 15 Jahren passiert ist, nämlich die Vorstellung der Authentizität, ja, die Glaubwürdigkeit, das Echte. Also, ne, also ab wann wird eine Punkband unglaubwürdig, wenn die, weiß ich nicht, mit dem Flugzeug hier nach Chemnitz fliegen oder was auch immer. Also solche Kriterien gab es ja und das war dann auch zum Beispiel, um darauf nochmal zurückzukommen, das war in der Flora auch nochmal ein Punkt, eine Kritik an diesen ganzen Tanzveranstaltungen. Tanzen schön und gut, aber die Musik, die da gespielt wird, die ist halt nicht authentisch. Ja, Musik, die man mit Plattenspielern macht und nur mit Plattenspielern macht, da fehlt das Authentische. Und dann gab es aber die Diskussion, nee, man hat mittlerweile aber da eine Entwicklung, wo man sagen kann, das ist wesentlich authentischer als dieses komisch rockistische, weitgehend an Männern hängende Gitarren rumgejammer. Ja? Sondern das sind andere Strukturen. Das ist aber eine Form von Authentizität, davon versteht die weiße Mittelstandslinke in Europa nichts. Das ist halt so Ghetto-Style. Also eine neue Form von Authentizität, die da reinbrach. Und dann hat man versucht, sich das anzueignen. Ja? Über eben Kriterien von Originalität oder eben auch Autonomie. Also das ist eine Form von Autonomie, zu sagen, hier, ich habe zwei Plattenspieler und damit mache ich etwas und bastel mir autonom eine eigene kulturelle Identität, die nicht den Mustern folgt, die vorgegeben sind. Also das, glaube ich, das gibt eine ganze Reihe Übergänge zu diesem eigentlich sehr, dem sehr bürgerlichen Begriff des Stils. Diese Übergänge haben damit zu tun, also die haben nicht damit zu tun, dass irgendwann die Linke sich überlegt hat, jetzt beschäftigen wir uns mal mit, was weiß ich, Hegels Ästhetik oder so, sondern die hat damit zu tun, dass auch für die bürgerliche Gesellschaft das natürlich immer Idealkonstruktionen waren, die eine bestimmte Praxis brauchten und diese Praxis war im 19. Jahrhundert dass genau diese Vorstellung von Hochkultur, an die sich das festmacht, eigentlich immer schon realisiert war als Massenkultur. Ja, in so einem ganz buchstäblichen Sinne. Also das sieht man etwa daran, dass die Symphonieorchester immer größer werden und auch das Publikum immer größer wird. Und für das immer größere Publikum und auch diese immer größeren Orchester braucht man immer größere Konzertsäle, die man baut. Und es ist also immer weniger so, dass nur so ein ganz exklusives Publikum auch an dieser Massenkultur teilhat. Und auch innerhalb dieser Massenkultur, die ja nicht eine Kultur ist der großen Reflexion, arbeitet man aber mit diesen ganzen Kategorien wie Autonomie und Originalität und Authentizität. Also, genau, das hatte ich ja schon gesagt, also aber diese Idee von Stil, die bricht bereits Anfang des 20. Jahrhunderts auseinander. Nicht zuletzt auch deshalb, die Daten sind klar, Erster Weltkrieg vor allen Dingen und überhaupt auch der Imperialismus und damit einhergehend auch eine Stabilisierung der Arbeiterbewegung. Mit der bürgerlichen Gesellschaft ist es halt nicht so toll bestellt, wie die bürgerliche Gesellschaft sich das selber so dachte. Also das heißt, der bürgerliche Humanismus realisiert sich nicht. Und was sich ja vor allen Dingen auch im Zuge dieser ganzen modernen Entwicklung abzeichnet, ist eine Form von Selbstkritik. Ja? Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidendes Element, wenn wir dann weitgehend 100 Jahre später über den Zusammenhang von linker Kultur und Popkultur sprechen. Nämlich, dass diese ganzen Avantgarde-Bewegungen immer ja auch Bewegungen der Selbstkritik der bürgerlichen Kultur sind und immer... Und auch das gilt selbst für die verschiedensten Formen der russischen Avantgarde, die da wirklich so am avanciertesten waren, immer vor dem Problem stehend, wie kann man denn letztendlich diesen Rahmen der bürgerlichen Kultur überschreiten? Beziehungsweise wie kommt man aus dem Museum letztendlich raus? Wie kommt man, also wie schafft man genau diesen Schritt Überführung einer künstlerischen Praxis in Lebenspraxis? Also wie sieht das aus? Ne? Und das ist ja auch immer wieder in unterschiedlichsten Formen eine Überlegung, die es so in der linken Kultur gibt. Ja. Komme ich aber gleich nochmal zu. Also das wäre jetzt für mich erstmal so das wird das begriffliche Raster, das hat sehr lange gedauert, aber das ist trotzdem sehr zentral für mich und geht, glaube ich, jetzt auch schneller. Also Stil und Ausdruck so als Gegenbegriffe, wo man sich fragen kann, ob, auch wenn wir jetzt immer die ganze Zeit von so Lebensstil reden oder auch bestimmten Bands einen Stil zu schreiben, ob das eigentlich noch der Stilbegriff ist, wie er mal vor 200 Jahren sich entwickelt hat, oder ob das nicht vielmehr alles so verschiedenste und auch diffuse Phänomene des Ausdrucks sind. Gekoppelt an dieser grundsätzlichen Frage, was sehen wir eigentlich, wenn wir eine Person sehen, die zum Beispiel vollständig in Schwarz gekleidet ist, mit Baseballkappe und Kapuzenpulli und so weiter. Also wie kommt es eigentlich, dass wir da bestimmte Identifikationen vornehmen? Und was sind das für Muster, an denen wir uns da orientieren und warum ist das wichtig? Dass das eine Frage der Mode ist, auch, ist auch nicht einfach nur akzidentiell, sondern das hat wesentlich damit zu tun, dass die Mode etwas ist, was gewissermaßen jetzt in so einem größeren Maßstab gesehen eine geschichtliche Struktur abgelöst hat. Ja? Also das wäre so der, jetzt auch ganz grob in den Begriffen, so ein Übergang von Moderne zu Postmoderne, mit dem wir das ja aber durchaus zu tun haben, nämlich dass so, was ja für die bürgerliche Gesellschaft ganz wichtig war, auch eben im 19. Jahrhundert, die Idee des Fortschritts, also einer immer weiter voranschreitenden geschichtlichen Entwicklung, die immer mehr Verbesserung der Lebensverhältnisse bedeutet, abgebrochen ist und sich aufgelöst hat, eigentlich in so eine Wiederkehr der Verhältnisse, gebunden daran, dass eben wie das in der Mode ist, dass es zum Beispiel Saisons gibt. Und ja, auch ein ganz interessantes Phänomen, vielleicht um dem kurz vorzugreifen, in der Schlussfrage soll das ja eine Rolle spielen, wie ist das eigentlich jetzt mit, also gibt es überhaupt noch die Realität einer Pop-linken, wie auch immer linken Popkultur oder so. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass wir so seit mindestens 5 Jahren, wenn nicht sogar schon seit 15 Jahren, es zu tun haben mit nur noch Retro-Phänomenen. Ja, also alles kehrt wieder und alles war in irgendeiner Form schon mal da. Also das ist ein großes Problem für das, was ich eben meinte mit der Originalität. Also für eine Kultur, also im Mittelalter wäre das überhaupt kein Problem gewesen, wäre super gewesen. Ja, alles bleibt, wie es ist, prima. Aber für eine Kultur, die wesentlich darauf basiert, dass es Originalität gibt und dass es Glaubwürdigkeit gibt und diese Glaubwürdigkeit hat ihren zeitlichen oder historischen Bezug dadurch, dass sie eben authentisch ist und dass sie autonom ist, ist das natürlich ein großes Problem, wenn, sagen wir mal, wie lange ist es jetzt her, 30 Jahre nach den Sex Pistols eine Punkband kommt, die dann sagt, wir sind genauso authentisch wie die Sex Pistols. Ja? Und dann denkt man, nee, aber das kann ja nicht sein, weil die Sex Pistols sind es ja nicht mehr. Und wie kann das, also wieso klingt das denn genauso? Und dann merkt man aber gleichzeitig, also ganz genauso klingt das nicht. Das ist ja auch ein interessantes Phänomen. Ja? Also dass man, was man selber mal durchspielen kann, dass in diesen ganzen Retro-Stilen ja trotzdem irgendwo noch so ein Zeitkern drin steckt. Ja? Also das heißt, als Expertin oder Experte kann man dann doch immer noch unterscheiden, längst über so einen Unterschied zwischen New School und Old School Hip-Hop hinausgehend, was jetzt 2008 und 2004 veröffentlicht wurde, geschweige denn 1997 oder so. Aber das ist ein Problem und das ist nicht einfach nur das Problem, dass es scheinbar alles so ein bisschen langweilig wird oder alles schon mal da war, sondern das ist tatsächlich ein historisches Problem, ein begriffliches Problem und auch ein Problem für die Frage, was man als Linker, und das heißt ja immer als Mensch, der eigentlich an einer Emanzipation der Verhältnisse interessiert ist, was man da eigentlich von der Kultur will, also welche Funktion Kultur auch hat. Ja? Weil man könnte ja auch irgendwie hier so Mozart-Abende veranstalten. Und es gibt gute Gründe, warum es nicht tut. Und auch dazu könnte man tanzen im Übrigen. Also, ja, aber irgendwie hat man sich ja darauf eingeschossen, dass es bestimmte andere kulturelle Formen gibt. Und die ja zum Beispiel, das war ja für den Punk ganz wichtig, die ja angetreten sind mit einer Idee von Fortschritt. Ja, das ist ja auch ganz wichtig nochmal in diesem Begriffsapparat. Also das heißt, die Vorstellung, dass man sozusagen aus diesem eigentlich ja ganz schlimmen Pop, das war ja so die Ansicht, ja, dass man da sozusagen die progressivsten Elemente rausgebrochen hat und dann auf einmal sich quasi zur Pop-Avantgarde gemacht hat und als linke Popkultur an der Spitze stand dieser Bewegung. Das lässt sich ja so jetzt auch nicht mehr aufrechterhalten. Also, oder vielleicht kann mir das jemand sagen, aber mir fällt das schwer, bei aktuellen Hardcore-Bands einen Fortschritt zu entdecken. Die sind toll, so, aber das hat nichts mehr mit diesen Kategorien zu tun. Und vielleicht muss das ja auch gar nicht. Aber das ist eine entscheidende Frage und also was sieht man eigentlich, wenn man eine Person sieht, die jetzt eine bestimmte kulturelle Matrix sozusagen erfüllt? Eine entscheidende Frage, die wiederum mit einem weiteren Begriff zu tun hat, der auch in den letzten 30 Jahren immer wieder benutzt wurde, nämlich der Begriff der Distinktion. Also man will sich unterscheiden und man unterscheidet sich auch und man legt dann auch Wert darauf, sich zu unterscheiden und diese Unterscheidung immer diffiziler zu machen und genauer zu machen und sich da auch als Experte zu erweisen und auch zum Teil damit zu spielen, dass nicht alle das unterscheiden können, aber dann so in so Subgenres diese Unterscheidungen möglich sind. Und das Interessante ist ja, das hat, so wie ich das jetzt entfaltet habe, ja noch alles überhaupt nichts zu tun mit einer politischen Orientierung. Ja, also das ist vollständig austauschbar und hat nichts damit zu tun, ob man das jetzt, obwohl es laufend daran gebunden wird, ob man das jetzt als Linker macht oder Rechter macht oder als Anarchist macht oder Kommunist macht oder als Antifa macht oder so. Ja, also das ist alles noch offen. Das ist erstmal sozusagen nur so ein Modell, mit dem man das praktiziert. Und jetzt ist aber die Frage, weil das alles Begriffe sind, die zumindest, wenn es denn so theoretisch wird, auch in so linken Diskursen, muss man da sagen, auch so ein Begriff, der dazu gehört, Popdiskurs, auftauchen. Warum eigentlich und seit wann? Also seit wann macht man sich eigentlich in der Form Gedanken? Kurzer Rückblick, damit es klar wird, was ich meine. Hier so 40 Jahre, 68, da gehören ja auch so eine große Bandbreite von verschiedenen, Rockbands dazu, ja, die man dann auch so als Alternativkultur irgendwie verortet hat, alle wie sie da sind, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Rolling Stones, Beatles und so weiter. Und gleichzeitig, da stellte sich ja dann raus, und das war aber total egal, ja, da gibt es dann auch Nazis bei oder Rassisten. Ja, das ist dann später erst im Punk wichtig geworden, in dieser Rock Against Racism Kampagne. Ja, aber das irgendwie, was weiß ich, Eric Clapton sich als Rassist irgendwie so äußert, ja, soll der machen, aber der macht gute Musik, Punkt aus. Macht er ja gar nicht. Aber oder auch bei den Stones, also ja, das war irgendwie eigentlich egal, ob die jetzt kommerziell sind oder nicht, aber das ist irgendwie, auf einmal wurden so im Laufe der 70er Jahre, 80er Jahre, 90er Jahre solche Fragen nicht einfach nur wichtig, sondern die wurden zum Zentrum einer Beschäftigung mit dem, was man so als eigene kulturelle Praxis hat. So, lange Rede, kurzer Sinn, und ich bin mit dieser langen Rede noch nicht fertig. Die Nazis sehen jetzt aus wie Antifas. Das hatte man das erste Mal Anfang der 90er Jahre als Phänomen, da gab es einen Text von Dietrich Diederichsen, den ich sehr schätze, von dem ich aber viele Sachen für nicht richtig halte, aber ich mag ihn sehr. Ein sehr schöner Text von ihm, der hieß The Kids Are Not Alright. Das war ein Text, da beschreibt er, und das war so nach Rostock-Lichtenhagen, also nach diesen Nazi-Angriffen auf dieses sogenannte Sonnenblumenhaus, da beschreibt er einen ZDF-Fernsehbericht, das ist für ihn so der Aufhänger, wo man erstmal nur sieht, scheinbar ein typisch linkes, autonomes Hardcore-Konzert. Damals, Anfang der 90er, junge Leute, meistens Männer in Flanellhemden, Baseballkappe rückwärts und dann alle irgendwie so. Und ja, und das war aber ein Konzert von, ich glaube, Screwdriver oder so. Also war ein Nazi-Konzert und es waren offensichtlich, also so ist es nun mal, wenn man zu solchen Konzerten geht, Nazis. Sahen aber aus wie Linke. So, und das war ein Schock. Und das war vor allen Dingen, muss man sagen, ein Schock für solche Leute wie Dietrich Diederichsen. Ich weiß nicht, ob er seinerzeit noch Redakteur war bei der Spex, aber zumindest ja Mitbegründer und ganz wesentliche Figur in diesem Umfeld der Spex, Magazin für Popkultur, die ja den Anspruch hatte, eben sowas wie eine Linkstheoretisierung der Popkultur oder überhaupt linker Kultur zu leisten. Nicht ganz sicher bin ich, ich glaube aber, der Artikel ist in der Konkret erschienen, kann aber auch sein, dass er selber in der Spex erschienen ist. Aber ich meine, er ist in der Konkret erschienen, das ist ja auch nicht ganz unwichtig, dass sozusagen so ein explizit politisches Magazin sich dann für solche Fragen jemanden nimmt, der jetzt nicht explizit aus einer politischen Richtung argumentiert, sondern eher aus einer kulturkritischen, wenn man so will. Also was war jetzt das Ausschlaggebende bereits, und das ist eigentlich dieselbe Frage wie die man heute jetzt diskutiert mit den autonomen Nationalisten. Was war das Problem Anfang der 90er Jahre, was Diederichsen da behandelt? A. Nazis waren nicht mehr eindeutig als Nazis erkennbar. Also es gab bisher die Vorstellung, Nazis, das sind Stiefel-Nazis, also die so irgendwie so Skinheads, die dann auch durch entsprechende Abzeichen als solche sofort erkennbar sind. Und dann gibt es Punks, und es gibt vielleicht Punks, das habe ich selber noch erlebt, die dann auch Nazis werden, aber das hat immer damit zu tun, dass sie sozusagen die Jugendkultur wechseln und dann die rechte Jugendkultur nehmen. Dass das im Übrigen alles so auch historisch nicht aufgeht, lasse ich jetzt mal beiseite. Also das Skinheads eigentlich einen anderen Ursprung haben. Aber das mal am Rande. Aber es gab eine Vorstellung, Nazis sind eindeutig als solche erkennbar und auf einmal waren sie es nicht mehr. Problem B, genau das Umgekehrte. Auch Punk respektive Hardcore war auch nicht mehr eindeutig als links auszumachen. Und das war eigentlich das viel größere Problem, weil man glaubte, und man heißt in diesem Fall eben vor allen Dingen so dieses ganze Umfeld um etwa die Specs oder um das, was sich da so langsam auch als Kulturlinke, Poplinke generierte, weil man glaubte, es gibt eine eindeutig linke Kultur, / Kunst, die darin, also die in ihrem Material eindeutig links ist. Also oder noch einfacher gesagt, wenn man drei Akkorde spielt, dann kann das nur links sein. Also das geht gar nicht, dass Nazis sowas machen. Ja? Das klingt total albern, aber das war die Vorstellung, dass sozusagen dieses ganze Projekt Punk, die Trennung zwischen Bühne und Publikum aufheben, jeder kann Musik machen, drei Akkorde, Scheiß auf Label, Scheiß auf lange Existenz der Band und so weiter, No Future, dass so dieses Konzept irgendwie von Nazis übernommen werden konnte, schien völlig ausgeschlossen, weil man genau diese einzelnen Attribute von dem, was Punk bedeutet hat, oder eben auch Hardcore dann in der Folge, identifiziert hat mit links. Also drei Akkorde war links, Punkt. Und jetzt auf einmal war es das nicht mehr. Und da man aber eigentlich ein kulturelles Modell hatte, was bis dahin in diesem Universum eingeschlossen war, war das natürlich ein großes Problem, weil man sich seiner eigenen Kultur nicht mehr sicher sein konnte. Ja? Also man konnte vorher mit Punk sagen, zum Beispiel, hier, ich habe mir Eric Clapton nochmal angehört und der ist ein Nazi, deswegen finde ich den jetzt scheiße, weil der sich als Rassist äußert. Und es gibt auch Punk-Bands, bei denen man weiß, dass die dann irgendwann zu Nazi-Bands geworden sind und so. Das ist alles eindeutig auf einer textlichen Ebene. Aber das war immer noch auf der Basis, ich habe hier aber meine Punk-Platten und wenn Punk draufsteht, ist auch Punk drin und das ist links. Und diese Eindeutigkeit ist weggebrochen. Und das natürlich im Übrigen dann in diesem ganzen Kontrast dazu, dass, und das ist ein spezifisch deutsches Phänomen, ihr habt das ja in diesen Fragen, die ihr mir zugeschickt habt und die wir dann ja eigentlich auch diskutieren wollen, ja so auch formuliert. Also wieso hat es in Deutschland oder in der Bundesrepublik in den Anfang der 90er Jahre diese Trennung gegeben von der sogenannten politischen Linken und der Poplinken. Und das ist wahr, also da können wir nachher auch noch gerne drüber reden und ich will da gerne was zu sagen. Wieso gibt es das eigentlich in anderen Ländern, zumal in Großbritannien und den Vereinigten Staaten, die ja für eine Kulturentwicklung eigentlich wesentlich wichtiger sind, wieso gibt es das da nicht? Und das hat auch damit zu tun, dass eben speziell in der bundesdeutschen Linken, also auch hat das damit zu tun, dass speziell in der bundesdeutschen Linken in den 80er Jahren diese Engführung bestand, es gibt nur einen ganz schmalen kulturellen Kanon, den man als Linker, explizit als linke Gegenkultur ausweisen kann. Und dieser schmale Kanon ist Punk gewesen, ist Hardcore gewesen und ist so ein relativ kleines Feld von so Rock gewesen, was weiß ich, also das geht dann so über Tonscheine, Scherben und also sowas halt. Und das heißt, dass gleichzeitig andere Formen, und das ist ein großes Verdienst gewesen dann von Zeitschriften wie Specs, muss man wirklich sagen, andere Formen kultureller Praxis, die aber auch gegenkulturelle Praxen waren, etwa Hip-Hop, oder maßgeblich Hip-Hop oder das, was sich so im Bereich, Allgemeinbereich afroamerikanischer Musik so abspielt, nicht sonderlich verbreitet war in so einer linken Kulturszene. Ja? Also das, ich kenne das selber noch so aus den End-80er Jahren, wo ich das miterlebt habe, da gab es so ein Jugendzentrum, nee, nicht Jugendzentrum, sondern so ein Veranstaltungszentrum in Hamburg-Altona, da wo ich dann hinkomme. Und da gab es dann immer Autonom-Disse, einmal im Monat. Und das waren immer dieselben Platten. Und über Jahre, und aber immer dieselben 20 Platten. Mehr nicht. Ja? Also das ging so über Shamba Wamba Und dann irgendwie noch so 10 Punkstücke dazu. Und dann war das Thema auch schon durch. Also ganz schmaler Kanon und musikalisch ganz eingegrenzt. So, und wenn man dann das mal vergleicht damit, dass ja zum Beispiel Punk selber eine ganz andere Geschichte in Großbritannien hat, nämlich eine Engführung mit Reggae, eine Engführung mit Soul-Bewegung und so weiter. Dass auch Hardcore in den USA zumindest in Ursprüngen eine andere Geschichte hat und es da andere Vernetzung gibt. Dann wird so langsam klar, dass es auf einmal so als Lösung für dieses Problem, die Nazis machen jetzt auch dieselbe Kultur, die wir eigentlich für uns als Linke reklamiert haben, als Lösung genommen hat, dann versuchen wir das doch auch mal mit Hip-Hop. Und dann ist man aber sofort wieder darauf eingeschnappt und dachte, okay, dann ist Hip-Hop aber das Linke. Ja? Und dann ist das Authentische, denn, weil das sind ja dann die unterdrückten Schwarzen in den Ghettos. Das ist ja authentisch. Ja, und selbst wenn die dann halt irgendwie loslegen mit, wie das bei Public Enemy der Fall war, also von Sexismus rede ich da jetzt gar nicht erst, aber mit so antisemitischen Fiktionen und so, ja, dann ist das, dann erkennt man das zwar so, aber dann ist das halt immer noch authentisch. Die dürfen das dann. Ja, das darf man dann zwar nicht so mithören, aber ja, also so ganz komische Figuren gab es da. Und ich habe das gerade bei einer Bekannten am Küchenschrank gesehen, nochmal den schönen Witz. Also das gab dann nämlich immer die Vorstellung, was macht man jetzt, wenn die Nazis auch 3 Akkorde benutzen? Und ich glaube, das ist sogar eine Idee, die von Dietrichsen selber kam. Die Nazis können nicht Schlagzeug spielen. Ja, also denen fehlt Groove. Also die Linke hat immer noch voraus Groove und Rhythmusgefühl sozusagen. Und auch wenn der Nazi Punk macht, bleibt es immer noch in so einem Marsch hängen. Das ist natürlich totaler Unsinn, aber das Gegenteil ist wichtig. Also nämlich die Vorstellung, dass man sich jetzt als deutscher Linker aneignet, diese ganzen, ja eben tatsächlich sehr auf dem Rhythmus orientierten Formen von der Gegenkultur, was über Hip-Hop geht und dann auch selbst beim Techno eine Rolle spielt und so weiter. Und da gibt es dieses, ich glaube, das ist von Rattelschneck, dieses schöne Bild, wo so Leute am Küchentisch sitzen und den kann man aber auch so erzählen, warum Nazis keine DJs werden können, weil sie den Unterschied zwischen 33 und 45 nicht verstehen. Ja? Und das ist aber eine Vorstellung, die wiederum sehr wichtig ist für diese ganze Auseinandersetzung. Und die natürlich auch zeigt, wenn man so will, wie schwach dieser Materialbegriff ist, der da eine Rolle spielt. Nicht? Also natürlich kann ich nicht von, was weiß ich, der Geschwindigkeit eines Plattenspielers Rückschlüsse ziehen auf die politische Gesinnung. Genauso wenig kann ich das auch erstmal unmittelbar darüber, wie viele Akkorde benutzt werden oder in welche Richtung jetzt die Baseballkappe getragen wird. Und das kann man natürlich fortsetzen. Also das grundsätzliche Problem, auf das hinausläuft, das führt nochmal zurück auf diese Sache mit Stil und Ausdruck, ist ein Verlust von Eindeutigkeit. Und das ist auch wieder ein generelles Problem, was auftritt in der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung eigentlich seit den 70er Jahren, aber eben verstärkt nochmal in den 90er Jahren. Man kann ja übrigens sagen, weil ich es eben sagte, mit diesen Retro-Geschichten, dass es ähnliche Phänomene sind wie das, was ich vorher sagte, mit dieser Explosion der ganzen Stile im Zuge der Avantgarde-Bewegung. Ja, also seit Ende der 70er Jahre gibt es auch in der Popkultur eine ungeheure Stilvielfalt, die aber so weit ins Bodenlose geht, dass es eigentlich keine Stile mehr sind. Also man hat bis in die 70er Jahre rein eigentlich zwei große Abteilungen innerhalb von dem, was man jetzt so als Überbegriff Popmusik nennt, nämlich Pop und Rock. Rock ist das Authentische, das kann sich messen mit einem künstlerischen Anspruch und Pop ist das, was so aus der Konserve kommt was so primär für so Unterhaltungszwecke dient, nicht kontemplativ ist und so weiter. Und Rock ist dann schon mal mit so einem Ausklapp-Plattencover, wo man dann auch mal auf dem Fußboden liegt und irgendwie Soli hört und so. Ja? So und diese, das bricht ja auf. Also das bricht auf mit Punk, das bricht alles Ende der 70er Jahre auf mit Hip-Hop. Die ersten Techno-Formen kommen, mit der Disco-Bewegung natürlich und dann auch die ganzen Verfeinerungen innerhalb des Bereichs von Rock, New Wave of British Heavy Metal, überhaupt die Idee von Hard Rock, von Metal, dann, ihr kennt es alle, Black Metal, White Metal, Thrash Metal, Dark Metal, Speed Metal, Doom Metal, das hatte ich noch nicht, so, also so das Hardcore, Postcore, Grindcore, irgendwas, also das geht dann alles so durch und es sind aber so Verfeinerungen, die letztendlich sozusagen bei einer Band hängen bleiben und sich dann irgendwann eigentlich auch auflösen, beziehungsweise schlägt das ja auch wieder zurück, dass man dann Bands hat, die gar nicht dazu zu ordnen sind. Nochmal? Emo? Wenn dann alles Mögliche noch kombiniert wird, ich sehe das immer bei uns auch teilweise in der Beschreibung, wenn es dann Emo, Grind, Noise Core Bands sind oder sowas, wo gar nichts mehr ausgesagt wird. Ja. Das geht übrigens einher, das ist auch nochmal bemerkenswert für die Specs. Die hat ja auch hervorgebracht einen neuen Stil des Musikjournalismus. Die Versuche in den 70er Jahren, anzufangen, aus der Popmusik heraus über Popmusik zu schreiben, waren Versuche, dass man erstmal Kriterien genommen hat, die aus dem Bereich der Kunstmusik kamen. Ja, also wenn ihr das mal findet auf Flohmärkten oder so, das ist wirklich hochinteressant zu lesen, so alte Ausgaben von Sounds zum Beispiel. Da wird eine Schallplatte tatsächlich so besprochen, wie man eigentlich eine Sinfonie besprechen würde. Mit auch Detailinformationen. So viele Stücke sind drauf, das passiert in den Stücken, dann gibt es einen Anfangteil, der ist so und so aufgebaut und so weiter. Also es ist eine sehr genaue Beschreibung. Und dann kommt ja über die Specs, und das ist nicht unwichtig, auch eben für diese ganze Frage der Selbstverortung als Linker oder wie auch immer, als Subjekt in diesem Feld, dieser sehr subjektive Stil. Ja, also der wird ja wirklich noch bis ins Bodenlose übertrieben, wenn man daran denkt, es gibt diese Artikel, die beschreiben dann zum Beispiel, das geht eigentlich um ein Interview von, was weiß ich jetzt, Yellow Biafra in irgendwie Kalifornien, und dann wird so beschrieben, man kommt an am Flughafen und dann der halbe Artikel ist über die Taxifahrt dahin. Ja, und das Interview selber ist dann halt so ganz kurz. Aber das ist wichtig. Und das ist auch wichtig über das Urteil über die Musik, was sozusagen im Prozess des Schreibens darüber sich schon mal so kristallisiert. Das ist das eine. Das andere ist, das geht jetzt genau in die Richtung, was du ansprichst mit Post, Grind, Emo-Core, Elektropop, dass gleichzeitig da ja auch eine Verflachung stattfindet und das eben auch überhaupt nicht mehr klassifizierbar ist, denn was weiß man dadurch, dass es Grindcore, Emo, irgendwas ist, klingt wie. Ja, also dass man auf einmal so eine große Verkettung hat, die auch wieder sich völlig auflöst, weil das klingt dann wie, was weiß ich, Ornette Coleman und frühe Nirvana und weiß ich nicht, noch irgendwas, Snoop Dogg oder so. Also ja, und das, also offensichtlich, und ich glaube, das ist auch ein ganz zentrales Problem, oder zumindest ein Problem, was man daran dann sieht. Es fehlt auch ganz allgemein eine Sprache, über solche Dinge überhaupt zu reden. Jetzt kann man natürlich sagen, darüber muss man auch nicht reden, weil entweder das gefällt einem oder das gefällt einem nicht. Aber so ist es ja nicht, denn wir verhandeln ja immer noch die Frage, was hat so eine Kultur, mit der wir uns hier beschäftigen, letztendlich zu tun, nicht nur mit solchen Räumen, in denen wir uns hier bewegen, sondern auch mit dem, was diese Räume bewirken sollen oder bezwecken sollen, nämlich sowas wie eine Selbstidentität zu verschaffen oder irgendwie eine Rechtfertigung sich zu geben oder sei es auch haben wir auch ein Anrecht drauf, sowas wie eine einigermaßen akzeptable Unterhaltungskultur zu liefern. Ja? Das ist im Übrigen ein ganz wichtiger Punkt, dass es primär um Unterhaltung geht und ja nicht darum geht, dass wir uns alle so weit schlau machen, als Musikexperten über jede Band zu urteilen, sondern es gibt ein Anrecht auf Unterhaltung, und aber auch das muss in den Verhältnissen, in denen man hier lebt, irgendwie legitimierbar sein. diese ganze Verschiebung, ich bin eigentlich schon immer bei diesen Fragen wieder, ne? Ja. Ja, soll ich weitermachen oder willst du die Frage stellen? Und dann mache ich weiter. Mach erst mal weiter. Oder wie seht ihr das? Gut. Du hast gerade so einen netten Flow. Diese Verschiebung, Flow ist auch so ein Wort, ne? Fett kommt auch noch, mit PH geschrieben. Diese Verschiebung hat, also die Verschiebung, die ich jetzt meinte, von Ende der 70er bis eigentlich heute, hat damit zu tun, dass der Begriff Pop selber eine respektive Aufwertung erfahren hat, die sehr merkwürdig ist und die auch mit einer Verselbstständigung von wiederum anderen Begriffen zu tun hat, die dann an diesen Pop-Begriff rangehängt werden. Dazu gehört wesentlich der Begriff Subkultur und dann diese beiden Begriffe Dissidenz und Subversion. Und das Problem, um das es geht, ist ja ein grundsätzliches. Also wo kommt überhaupt die Vorstellung her, dass eine bestimmte kulturelle Praxis oder ein bestimmtes, in einer bestimmten Kultur situiertes Kunstwerk subversiv ist? Also was macht das eigentlich subversiv? Und da ist, glaube ich, ausschlaggebend dieser Begriff der Subkultur, den ich da mal gleich aufgreifen will, aber vorher soll es noch um was anderes gehen. Also um nochmal so plastisch zu machen, was da die Schwierigkeit dran ist. Beethovens 9. nehme ich jetzt als Beispiel, weil das ja einigermaßen bekannt ist. Freude, schöner Götterfunken, Millionen seid umschlungen und so weiter, dieser Chorsatz von Schiller, Ode an die Freude. Da ist ja relativ eindeutig, selbst wenn man das nicht mag oder auch nicht wirklich kennt, was das wohl bedeutet für eine Idee von Humanismus für die bürgerliche Gesellschaft. Man würde jetzt nicht sagen, damit, dass Beethoven quasi diese Freiheits- und Humanitätshymne für die bürgerliche Gesellschaft komponiert hat, mit eben Schillers Text zusammen, dadurch ist er jetzt irgendwie Subkultur oder subversiv oder Dissident. Man sagt es nicht mal in Bezug auf die Geschichte, die diese Sinfonie ja hat. Ja, also das ist ja so, dass die eigentlich dann ein großer Erfolg, kann man fast sagen, wird in der Arbeiterbewegung in den 20er Jahren. Da wird es sehr häufig gespielt und das ist eine Tradition, die wird dann von den Nazis aufgegriffen, wie so viele Traditionen, die aus der Arbeiterbewegung kommen, aus der Linken kommen, aufgegriffen. Und die Nazis popularisieren das eigentlich und was wir heute als Bodensatz davon haben, ist das Neujahrskonzert. Das Neujahrskonzert, wo eben einmal im Jahr Beethovens 9. gespielt wird. Und selbst da würden wir ja nicht sagen, das ist jetzt irgendwie dann doch nochmal so subversiv gewendet oder so. Ja, das ist irgendwie völlig klar, wenn man darüber urteilt, gibt es eindeutige Kriterien, da gibt es Experten, die dazu genaueres sagen können und jeder hat so ein Allgemeinwissen, warum das jetzt Humanismus ist. Gleichzeitig, wenn ich jetzt sage, offensichtlich ist aber auch sowas relativ leicht zu verschieben zwischen einer bürgerlichen Kultur, zu einer proletarischen Kultur, was immer das jetzt sei, und auch einer faschistischen Kultur, hängt daran ein grundsätzliches Problem. Und dieses grundsätzliche Problem kann man etwa so formulieren, gibt es überhaupt so etwas wie, also innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, so etwas wie eine nichtbürgerliche Kultur? Und da gibt es ja unterschiedliche Ideen, die darauf antworten und zu denen komme ich gleich. Ich will aber nochmal sagen, also nochmal dahin zurückgehen, dass es Gründe gibt, über die man sich Gedanken machen muss, warum das heute so ein zentrales Problem ist. Also nochmal diese Frage, auch wenn ich jetzt mit diesem Dietrichsen-Text gesagt habe, die Nazis sehen aus wie Antifas, ist eigentlich etwas, was man schon vor 15 Jahren hatte. Dass das überhaupt als Komplex im Raum steht, das will ich nochmal kurz zurückverfolgen und dann komme ich auf diese Sache mit Subkultur und wie viele Kulturen gibt es überhaupt. Mir ist nochmal eingefallen, das hatte ich irgendwann mal in so einem Büchlein gefunden, ich weiß gar nicht mehr, was das Thema war, das war jedenfalls so ein Bildband, ich glaube, es ging eigentlich über Anti-AKW-Bewegung oder so. Es gibt in Hamburg einen ganz bekannten Fotografen, der so journalistische Dokumentationsfotografie macht, der Günther Zint. Ich glaube, der heißt so, ja. Und Ende der 70er Jahre gab es auch schon Fackelaufmärsche der NPD in Hamburg. Die sind komischerweise nicht wirklich historisch erfasst worden. Also das weiß kaum jemand und das spielt keine große Rolle. Wenn man sich da die Nazis ansieht, wird man feststellen, dass man da auch eigentlich auf den ersten Blick denken könnte, das handelt sich um Linke. Also der Anteil zum Beispiel von Rockern, respektive von langhaarigen, Lederjacken tragenden, bärtigen Männern, ist da relativ hoch. Also das heißt, genau der Typ, den man eigentlich Ende der 70er Jahre eher zu so einem linken Feindbild gesellschaftlich erkoren hat. Ja? Wir können noch weiter zurückgehen, dass das ohnehin ja eine ganz grundsätzliche Frage ist, und da komme ich dann gleich auf diese grundsätzliche Frage, wie viele Kulturen gibt es eigentlich. Das hat meines Wissens am schlauesten zumindest thematisiert der Ernst Bloch, in seinem Buch Erbschaft dieser Zeit, was so von 1935 ist, da schreibt er, dass das eigentlich so ist, ein Problem, dass man den Nazis, und er redet natürlich über die Nazis des NS, kampflos überlassen hat, sämtliche Formen einer linken, widerständigen Kultur. Beziehungsweise die Nazis sich so ungefähr alles geklaut haben. Also angefangen bei der roten Fahne, wo dann der weiße Kreis raufkommt mit dem Hakenkreuz, über die Funktion der Straße, also über die Aufmärsche, dass die Straße aber eigentlich ein Ort ist, wo Arbeiter nicht nur zur Arbeit gehen, sondern eben auch demonstrieren. Ja, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang. Also die ersten Demonstrationen kommen ja daher, dass es eine große Trennung gab. In Hamburg kann man das sehen zwischen dem Arbeitsort und dem, in Hamburg ist es der Hafen. Und das war ein Problem der Politisierung. Also die sind eine Stunde zur Arbeit gegangen und was macht man, wenn man zu Fuß geht? Also man regt sich natürlich auf darüber, dass man zu Fuß geht und politisiert sich darüber. Das ist ein Grund, warum die U-Bahn gebaut wurde mit diesen kleinen Wagen, damit die Arbeiter sich nicht mehr unterhalten. Klingt jetzt wie ein Gerücht, ist aber was Wahres dran. Und jedenfalls ist da die Frage gewesen, also die Nazis nehmen sich die rote Fahne, die nehmen sich die Straße, die nehmen sich die Lieder. Es geht im Übrigen bis hin zu dieser Formulierung, deswegen soll man das ja auch nicht sagen, Drittes Reich, was perfiderweise eigentlich ein Topos ist, der aus dem Judentum kommt und noch eine ganz große Rolle spielt im Mittelalter. Drittes Reich, respektive auch Tausendjähriges Reich. Und Ernst Bloch beschreibt es und ist da mit dieser Auseinandersetzung drin in einer Debatte, die damals eben hieß Avantgarde oder Volksfront. Also wie geht man jetzt eigentlich um mit der bürgerlichen Kultur? Und damals heißt es jetzt 20er Jahre und auch 30er Jahre, was das Exil angeht, mit der bürgerlichen Kultur, die ja scheinbar schon so ohne weiteres eben auch einschließlich so ihrer proletarischen Anteile übernommen werden kann von den Nazis, ist es so, dass man diese bürgerliche Kultur versucht zu beerben und dann in der Erbschaft links zu wenden. Also zum Beispiel, wir nehmen ganz bewusst Beethoven 9. und machen daraus einen Teil einer proletarischen Kultur, weil die bürgerliche Gesellschaft nicht in der Lage ist, diesen Humanismus selbst zu realisieren, machen wir deutlich, was Beethoven eigentlich meint, ist letztendlich eine proletarische Weltgesellschaft oder sowas. Geht ja gar nicht. Also eine vom Proletariat eingerichtete freie Gesellschaft. Oder zerstören wir diese Kultur? Lehnen wir sie vollständig ab und müssen was vollständig Neues schaffen, was es überhaupt noch nicht gibt? und gehen auch deswegen offensiv gegen alle Formen bürgerlicher Kultur vor. Also können wir sagen, alles, was in der bürgerlichen Kultur bisher entstanden ist oder der bürgerlichen Gesellschaft allgemein, am drastischen hat es ja dann dieser Lukács, Georg Lukács formuliert mit seinem Buch Zerstörung der Vernunft, was so seine Reaktion auf den Nationalsozialismus war. Ja, also alles, was in der bürgerlichen Gesellschaft bisher hervorgebracht ist, ist Schrott. Können wir nichts mit anfangen. Alles, also Marcel Proust und Joyce und Kafka und Thomas Mann und Beethoven sowieso und Goethe, alles kannst du, also gut, bei Goethe war und Beethoven war Lukács dann so uneins, aber im Prinzip alles, was sozusagen in dieser ganzen, in diesem Selbstzerfallsprozess der bürgerlichen Gesellschaft hervorgebracht wurde, also letztendlich in der Moderne, als auch Selbstkritik der bürgerlichen Kultur, wurde abgelehnt. Das war eine entscheidende Frage. Und das ist, glaube ich, aber eine Frage, auch wenn die nie formuliert wurde, die A, durchaus eine große Rolle spielt in der gesamten Beschäftigung einer Nachkriegslinken mit Kultur und verweist gleichzeitig auch eben auf dieses Problem, auf das ich jetzt zu sprechen kommen wollte, nämlich wie viele Kulturen gibt es überhaupt? Also ist das, was wir Kultur nennen, irgend so etwas, was man so frei verhandeln kann, wo man so Inhalte rankleben kann oder wo man Inhalte umwerten kann? Also was spielt sich da eigentlich ab? In der Linken, und das meint jetzt so einen ganz großen Rahmen, eigentlich sagen wir mal ruhig seit, seit den sozialistischen Theorien des 19. Jahrhunderts, ist ja die Frage der Kultur eingebettet in ein Modell, was sich von einer marxischen Formulierung ableitet, nämlich das Modell von Basis und Überbau. Ja, es gibt die ökonomische Basis, und das sind die Produktionsverhältnisse, und auf dieser ökonomischen Basis und abhängig von dieser, ich habe hier schon ein Glas, dann muss man das andere nicht spülen. Ich muss auch was trinken. Achso. Ach, du wolltest eh nur hier entstehen. Nee. Und auf dieser ökonomischen Basis, von dieser abhängig, erhebt sich ein, wie man das denn gelesen hat, ein kultureller Überbau. Also die Kultur ist eigentlich eben nur ein Reflex der Basis. Jetzt ist das Interessante, dass nur als Fußnote dazu, dass dieses Basisüberbaumodell eine sehr große Konjunktur hinter sich hatte und eigentlich alle linken Kulturtheorien, kann man sagen, sich in irgendeiner Weise an dieser Vorstellung abgearbeitet haben. Das heißt nicht, dass die das alle unterschrieben haben, aber durch die Bank weg kann man sagen, es wurde erstmal davon ausgegangen, das ist sozusagen die Grundlage einer linken marxistischen Kulturtheorie. Kultur ist von der Basis abhängig. Und dann gab es verschiedene Kritiken, nee, das stimmt gar nicht, so ein Wechselprozess, wie auch immer. Aber was blieb, war immer die Vorstellung, die Kultur ist quasi abgelöst von irgendetwas, was wir Gesellschaft nennen. Ja, also da irgendwo gibt es einen Bruch, irgendwo gibt es eine Grenze, da hört Kultur auf und fängt irgendwas anderes an, sei es die Ökonomie, die Gesellschaft, was auch immer. Jetzt ist da das Interessante, dass Marx tatsächlich gar nicht von Kultur spricht. Das hat damit zu tun, dass der Kulturbegriff zu Marx-Zeiten selber noch sehr diffus in Verwendung war, und wenn Marx von Kultur redet, dann meint er das in so einem eher, sagen wir mal, ethnologischen Sinne, also Ackerbaukultur oder sowas, also so in so einem historischen Sinne, so Kulturvölker oder irgendwas. Und in dem Zusammenhang mit diesem Basisüberbauschema ist nur die Rede von Recht und Religion und Politik. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, also das als Gesamtheit genommen ist das, was wir so als Kultur bezeichnen. Aber spätestens, wenn man das denn so für heutige Verhältnisse genauer versucht zu fassen, nämlich wenn wir zum Beispiel eine Punkplatte als Kultur bezeichnen, was ist denn davon jetzt das Abhängige von den ökonomischen Verhältnissen, kommt man natürlich in Probleme. Ja? Und das ist aber nichtsdestotrotz immer so ein Schema gewesen, was man, glaube ich, also was ein paradoxes Schema ist, weil natürlich gibt es in dem allgemeinen Bereich, den wir so Kultur nennen, eine ganze Reihe von Phänomenen, die sind abhängig von ökonomischen Determinanten, also einfach gesagt von Geld oder Kapital. Gleichzeitig ist es aber eben nur ein Schema und das, man findet ja sofort Beispiele, wo das nicht mehr gilt. Also man geht in eine Fabrik und in dieser Fabrik läuft, damit die Arbeiter bei der Stimmung bleiben, läuft Musik, ja, im Hintergrund. Ist das jetzt, was ist das jetzt, ökonomische Basis oder ist das Kultur? Und also solche Fragen kann man ja immer weiterführen. Dann ganz wichtig für diese ganze Debatte die Vorstellung, dass es eben schon so etwas wie eine, und zwar aus diesem Schema-Basisüberbau heraus entstehende klassenspezifische Kultur gibt, also was nicht wesentlich, aber doch sehr zentral von Lenin vertreten wurde, die sogenannte Zwei-Kulturen-Theorie, also es gibt einmal die Kultur der Herrschenden und einmal die Kultur der Beherrschten. Auch ein Schema, bei dem man sich bei heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen fragen kann, und zwar aus der Perspektive der Herrschaft, ob das eigentlich noch so ohne weiteres stimmt oder wie man das so festmacht. Also an welcher Stelle sind wir Herrschende, an welcher Stelle sind wir Beherrschte? Ist die gesamte Kultur jetzt eine Kultur von Beherrschten oder also wie funktioniert das eigentlich? Bei Lenin war das natürlich ganz klar gemeint im Hinblick auf bürgerliche Kultur und proletarische Kultur. Was durch diese ganzen Debatten, die im Übrigen dann großen Einfluss hatten auf diese britischen Cultural Studies, die sich in den 50er Jahren entwickeln, was davon so ein bisschen abgeschlagen wurde oder in Vergessenheit geriet, ist ein Kulturbegriff, wie er dann in der kritischen Theorie verwendet wird. Ein Kulturbegriff, der sich wesentlich etwa auch speist aus der Idee von Sigmund Freud, nämlich so, die Vorstellung von Kultur, die ich bisher gesagt habe, ist immer eine Vorstellung, die davon ausgeht, Kultur ist etwas Positives. Also auch wenn es bürgerliche Kultur ist oder proletarische Kultur ist oder was weiß ich, ein Punkkonzert ist, oder so, also Kultur hat immer was Positives, ist immer eine Idee von Fortschritt oder Verbesserung der Lebensweise. Derjenige, der als erster damit bricht mit dieser Vorstellung, ist Freud, der ja dann sagt, wir dürfen nicht vergessen, die Kulturleistungen der Menschen sind eigentlich erstmal begründet in Verzicht. Nämlich die Kultur ist quasi eine riesige Sublimationsleistung unserer individuellen, triebmäßigen Begehren, die wir so haben. Ja, und das ist auch gut so. Also sonst wäre sowas wie Gesellschaft überhaupt nicht möglich. Und wir leisten uns eigentlich durch die Kultur überhaupt auch einen Rahmen, dass in geregelten Verhältnissen sowas wie Triebabfuhr dann vollzogen werden kann. Mit allen Formen, die dazugehören. Also meinetwegen hin bis zur Familienorganisation und so weiter. Aber das Entscheidende bleibt, Kultur ist eigentlich eben, wenn man es jetzt drastisch formuliert, nichts Positives, sondern was Negatives. Also Kultur ist erstmal nicht so, dass man sagen müsste, Mensch, du hast aber ein hübsches Bild gemalt, sondern dass man sagen müsste, Scheiße, da hast du ja ganz schön zurückstecken müssen. Und, aber trotzdem ist ja der Bezug auf Kultur genau andersrum. Und genau diese sozusagen Dialektik, die in der Kultur steckt, die ist ja sehr entscheidend geworden für die kritische Theorie. Adorno redet da vom Doppelcharakter der Kultur und nimmt dann noch mit hinzu, und das ist ja ohnehin dann sehr entscheidend für die kulturelle Entwicklung oder überhaupt gesellschaftliche Entwicklung im 20. Jahrhundert, nimmt dann noch mit hinzu, dass ohnehin Kultur merkwürdig verselbstständigt ist, dahingehend, dass die kulturellen Leistungen nicht haben verhindern können, dass sowas wie Auschwitz oder systematischer Massenmord passiert. Sondern ganz im Gegenteil, das passiert sogar unter Berufung auf diese Kultur. Also es heißt zur Kultur, wie das Walter Benjamin da in seinen Geschichtsthesen formuliert, jedes Dokument der Kultur ist, der Zivilisation ist zugleich eins der Barbarei. Also es gehört zu diesem Doppelcharakter sozusagen noch ein drittes hinzu, nämlich dass Kultur selber auch umschlägt in Barbarei und dass Barbarei nicht das Gegenteil von Kultur ist, sondern ein Moment von Kultur ist. Das gibt ja von Adorno diesen schönen Satz aus der, oder ich finde zumindest ein schöner Satz ist, aus der negativen Dialektik, wo er sagt, alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik an ihr ist Müll. Sagt Adorno, ja, alle Kultur ist Müll. Und dann hat er in einem Aufsatz über Beckett nochmal gesagt, warum er das formuliert hat, nämlich weil eben Kultur nicht Auschwitz verhindern konnte. Ja? Und er sagt das deshalb, weil ja gleichzeitig, und das ist ein Problem, was im Übrigen auch viel zu tun hat mit der Art und Weise, wie wir so als Linke mit Kultur umgehen, weil ja nicht die Lehre aus dem Nationalsozialismus gezogen wurde, okay, dann verzichten wir mal auf Kultur oder jetzt so Neustart und überlegen mal, wie man tatsächlich eine Kultur installieren kann oder irgendetwas wie Kultur installieren kann, was sowas wie Auschwitz verhindert, sondern man hat, wie Adorno das ja dann auch formuliert, so weitergemacht, gerade im Bereich der Kultur, als wenn nichts passiert wäre. Ja? Also beziehungsweise gerade so in der restaurativen Bundesrepublik war es ja ganz entscheidend, wieder anzuschließen an eben ein anderes, hauptsächlich über die Kultur oder die Kulturnation definiertes Deutschlandbild, Deutschland als Land der Dichter und Denker, und das muss man reaktivieren, das kann man nachvollziehen in den ganzen theoretischen, kulturtheoretischen Debatten in der Bundesrepublik in den 50er Jahren. Was im Übrigen höchst reaktionär war, also das und konservativ. Aber das, das wäre so das Entscheidende für so einen Kulturbegriff in der kritischen Theorie, der dann nämlich als Begriff konzentriert ist auf die Frage, wer ist hier eigentlich das agierende Subjekt. Man kann das noch weiterführen. Von Herbert Marcuse gibt es ein sehr schönes Buch, was vielleicht einige kennen, das heißt mittlerweile in deutscher Übersetzung Triebstruktur und Gesellschaft, auf Englisch heißt das Errors in Civilization, veröffentlicht 1955, also im selben Jahr, in dem die ersten Rock'n'Roll-Platten veröffentlicht werden, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist für das, was Marcuse da entwirft. Er nennt das im Untertitel ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud und entwirft da eben folgende Theorie. Freud redet ja vom Lustprinzip und vom Realitätsprinzip. Das Realitätsprinzip wäre quasi die Kultur, die wir haben, um dieses Lustprinzip zu regulieren. Und wir brauchen das Realitätsprinzip, um nicht buchstäblich vor die Hunde zu gehen. Und dann sagt Marcuse, jetzt leben wir aber in einer Welt, in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, die tatsächlich auf der Ebene der Produktionsmittel respektive auf Ebene ihrer technischen Möglichkeiten auch und selbst auch sozialen Möglichkeiten so weit fortgeschritten ist, dass a, dieses Realitätsprinzip gar nicht mehr in dem Umfang, wie wir das heute, in Klammer 1955, finden, das Lustprinzip eindämmen muss. Also es wäre sozusagen gerade bei erreichtem Stand der gesellschaftlichen Entwicklung möglich, wesentlich lustbetonter zu leben, sagt Marcuse 55. Dass B aber dieses Realitätsprinzip ganz im Gegenteil sogar noch übersteigert wird in seiner zum Teil überflüssigen Funktion zu einem Leistungsprinzip. Ja, also dass genau auf dieser Ebene sozusagen sich eine bestimmte Form von kapitalistischer Ideologie verlängert in ja, letztendlich der Kultur, nämlich dass das, was den Kapitalismus des 20. Jahrhunderts kennzeichnet, dass er offensiv sagt, hier geht es nicht um den Menschen, sondern um ökonomische Effizienz, dass das auch noch im in der Kultur verankert wird. Ich meine, die einfachsten Formen davon sehen wir heute und sind ja allgemein bekannt. Also jede Castingshow funktioniert eigentlich nach genau diesem Prinzip, was Marcuse aber natürlich nicht in so einer unmittelbaren Form meint. Ja, ich habe hier auch eine Pause. 3 Sterne heißen Pause. Und hier steht auch, jetzt können die Fragen vom Fragebogen kommen. Das war also meine Einführung. Das war die Einführung. Vielen Dank. Ja, dann machen wir mal 10 Minuten Pause, würde ich sagen. Dann können wir weitermachen. Thank you.